Abschnitt 3 aus Norwegische Volksmärchen 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Norwegische Volksmärchen 2 von Peter Christen Asbjørnsen und Jorgen Engelbretzen Moe. Übersetzt von Friedrich Bresemann. Die 12 wilden Enten. Es war einmal eine Königin, die fuhr einst bei Winterzeit, da frischer Schnee gefallen war, in einem Schlitten. Unterweges fing ihr die Nase an zu bluten, und sie musste daher aussteigen. Während sie nun dastand und sich an einen Zaun lehnte, betrachtete sie ihr rotes Blut in dem weißen Schnee. Da dachte sie bei sich selbst, »Ich habe nun 12 Söhne und keine einzige Tochter. Hätte ich eine Tochter, so weiß wie Schnee und so rot wie Blut, dann wollte ich mich um die Söhne nicht weiter grämen.« Kaum hatte sie das so leise vor sich hingesprochen, als plötzlich eine Trollhexe vor ihr stand. »Eine Tochter sollst du bekommen«, sagte sie, »und die soll so weiß sein wie Schnee und so rot wie Blut. Dann aber sollen deine Söhne mir gehören. Jedoch kannst du sie so lange bei dir behalten, bis die Tochter getauft ist.« Als nun die Zeit kam, da die Königin gebären sollte, gebar sie eine Tochter, die war weiß wie Schnee und rot wie Blut, so wie das Trollweib es ihr versprochen hatte, und darum nannte sie sie Schneeweiß und Rosenrot. Da war nun große Freude im Königsschloss, und am meisten von allen freute sich die Königin. Als sie aber gedachte, was sie der alten Trollhexe versprochen hatte, ward ihr doch etwas wunderlich ums Herz, und sie schickte zu einem Silberschmied, der musste ihr 12 silberne Löffel verfertigen, einen für jeden Prinzen, und für Schneeweiß und Rosenrot ließ sie auch einen machen. Wie nun die Prinzessin getauft war, wurden die Prinzen in 12 wilde Enten verwandelt und flogen davon und wurden nicht mehr gesehen. Fort waren sie, und fort blieben sie. Die Prinzessin wuchs indes heran und wurde so groß und außerordentlich schön, aber sie war immer so in sich selbst gekehrt und so schwermütig, und niemand konnte recht begreifen, was ihr fehlte. Eines Abends, als die Königin auch so betrübt dasaß und an ihre Söhne dachte, sagte sie zu Schneeweiß und Rosenrot, »Warum bist du immer so traurig, meine Tochter? Fehlt dir etwas, so sage es mir. Möchtest du vielleicht gern etwas haben, so sollst du es bekommen.« »Ach, liebe Mutter«, versetzte Schneeweiß und Rosenrot, »es kommt mir hier immer so öde vor. Alle anderen Kinder haben Geschwister, aber ich habe keine, und darüber bin ich so betrübt.« »Meine Tochter«, sagte die Königin, »du hast auch Geschwister gehabt, denn ich hatte 12 Söhne, welche deine Brüder waren, aber ich habe sie alle dahingegeben, um dich zu bekommen.« Und darauf erzählte sie ihr, wie sich alles zugetragen hatte. Als die Prinzessin hörte, wie es ihren Brüdern ergangen war, hatte sie keine Ruhe länger zu Hause, und wie sehr die Mutter auch weinen und sie bitten mochte, es half alles nichts. Sie wollte fort und musste fort, um ihre Brüder wieder aufzusuchen, denn sie glaubte, sie wäre allein schuld an ihrem Unglück, und darum verließ sie zuletzt heimlich das Schloss. Sie wanderte nun so weit in die Welt hinaus, dass du gar nicht glauben solltest, wie eine so zarte Jungfrau so weit zu wandern vermocht hätte. Einmal war sie die ganze Nacht hindurch in einem großen Wald umhergeirrt. Gegen Morgen aber wurde sie müde, setzte sich auf den Rasen hin und schlief ein. Da träumte ihr, sie ginge noch weiter in den Wald hinein, bis sie zu einer kleinen hölzernen Hütte kam, und dort drinnen waren ihre Brüder. Hierüber erwachte sie, und da sie vor sich einen gebahnten Fußsteig durch das grüne Moos sah, folgte sie diesem, bis sie tiefer im Walde zu einem hölzernen Häuschen kam, gerade so, wie es ihr geträumt hatte. Als sie hineintrat, war dort niemand, aber es standen da 12 Betten und 12 Stühle, und auf dem Tisch lagen 12 Löffel, und von allen Sachen, die sich davor fanden, waren immer 12 Stücke. Die Prinzessin war nun voller Freude, denn sie konnte sich wohl denken, dass ihre Brüder da wohnen mussten und dass sie es waren, denen die Betten und die Stühle und die Löffel gehörten. Sie machte nun Feuer im Kamin an, fegte die Zimmer und machte die Betten. Danach kochte sie Essen und putzte alles aufs Beste auf. Und als sie mit dem Kochen fertig war und für alle ihre Brüder zugerichtet hatte, setzte sie sich selber hin und aß, legte dann ihren Löffel auf den Tisch und kroch unter das Bett des jüngsten Bruders. Kaum war sie hinuntergekrochen, so hörte sie ein gewaltiges Sausen in der Luft, und bald darauf kamen 12 wilde Enten angeflogen. Aber sowie sie über die Türschwelle kamen, verwandelten sie sich augenblicklich in die Prinzen, ihre Brüder. »Ach, wie gut hier alles aufgeräumt und wie es hier so schön warm ist«, sagten sie. »Gott lohne dem, der uns die Stube so schön geheizt und so herrliches Essen für uns gekocht hat.« Und darauf nahm jeder seinen silbernen Löffel, um damit zu essen. Aber wie jeder den seinigen genommen hatte, blieb doch noch einer zurück, und der war den übrigen so ähnlich, dass sie ihn nicht davon unterscheiden konnten. Da sahen die Prinzen einander an und verwunderten sich sehr. »Das ist der Löffel unserer Schwester«, sagten sie. »Und ist der Löffel hier, so kann sie selber auch nicht weit sein.« »Ist es unsere Schwester, und sie findet sich hier?« sagte der Älteste. »So soll sie getötet werden, denn sie ist schuld an all unserem Unglück.« »Nein«, sagte der Jüngste, »es wäre Sünde, sie zu töten. Sie kann ja nichts dafür, dass wir Übles erdulden. Sollte jemand daran schuld sein, so ist es niemand anders als unsere eigene Mutter.« Sie fingen nun an zu suchen, sowohl oben als unten, und zuletzt suchten sie auch unter allen Betten, und als sie zu dem Bett des jüngsten Prinzen kamen, fanden sie die Prinzessin und zogen sie hervor. Der älteste Prinz wollte nun wieder, sie sollte getötet werden, aber sie bat gar zu flehentlich und sagte, »Ach, tötet mich doch nicht! Ich bin viele Jahre lang herumgewandert, um euch aufzusuchen, und wenn ich euch erlösen könnte, wollte ich gern mein Leben dafür lassen.« »Ja, wenn du uns erlösen willst«, sagten sie, »so sollst du das Leben behalten, denn wenn du willst, so kannst du es.« »Ja, sagt mir nur, wie ich es machen soll, dann will ich alles tun, was ihr verlangt«, sagte die Prinzessin. »Dann musst du die Dunen von der Butterblume sammeln«, sagten die Prinzen, »und die musst du kratzen und spinnen und weben, und wenn das Gewebe fertig ist, musst du es zuschneiden und 12 Mützen, 12 Hemden und 12 Halstücher davon machen, für jeden von uns ein Stück. Aber in der Zeit, dass du damit beschäftigt bist, darfst du weder sprechen, noch weinen, noch lachen. Kannst du das, so sind wir erlöst.« »Wo soll ich aber die vielen Dunen zu all den Hemden, Mützen und Tüchern herbekommen?« fragte Schneeweiß und Rosenrot. »Das sollst du schon erfahren«, sagten die Prinzen. Und darauf führten sie hinaus auf eine große, große Wiese. Da standen so viele Butterblumen mit weißen Dunen, die nickten im Winde und glänzten im Sonnenschein, dass man den Glanz schon weit in der Ferne sehen konnte. Noch nie hatte die Prinzessin zuvor so viele Butterblumen gesehen, und sie fing sogleich an zu pflücken und zu sammeln, so viel sie nur fortschaffen konnte. Und als sie am Abend zu Hause kam, begann sie sogleich, die Dunen zu kratzen und Garn davon zu spinnen. So fuhr sie eine lange Zeit fort. Sie sammelte jeden Tag die Dunen der Butterblumen und kratzte und spann sie, und dabei wartete sie zugleich den Prinzen auf. Sie kochte für sie und machte ihnen die Betten, und jeden Abend kamen ihre Brüder als wilde Enten nach Hause geflogen, und des Nachts waren sie Prinzen, des Morgens aber flogen sie wieder als wilde Enten davon. Nun geschah es einmal, als Schneeweiß und Rosenrot auf die Wiese gegangen war, um sich Dunen von der Butterblume zu sammeln, wenn ich nicht irre, so war es das letzte Mal, dass sie welche sammeln wollte, dass der junge König, der das Land regierte, auf der Jagd war und nach der Wiese ritt, wo Schneeweiß und Rosenrot war. Als der König sie erblickte, wunderte er sich sehr über die schöne Jungfrau, welche da ging und die Dunen der Butterblume sammelte. Er hielt still und redete sie an. Da er aber keine Antwort von ihr erhielt, war seine Verwunderung noch größer, und weil ihm das Mädchen so wohl gefiel, wollte er sie mit sich auf sein Schloss führen und sie zu seiner Gemahlin nehmen. Er gab daher seinen Dienern den Befehl, sie auf sein Pferd zu setzen. Schneeweiß und Rosenrot aber rangen ihre Hände und deutete auf die Säcke, worin sie ihre Arbeit hatte. Und als der König begriffen hatte, was sie meinte, befahl er seinen Dienern, auch die Säcke mit aufzuladen. Als das geschehen war, gab die Prinzessin sich nach und nach zufrieden. Denn der König war ein sehr schöner Mann, und er war so sanft und so freundlich gegen sie. Als sie aber aufs Schloss kamen und die alte Königin, die Stiefmutter des jungen Königs, Schneeweiß und Rosenrot erblickte, ward sie so neidisch und so aufgebracht über ihre große Schönheit und sagte zum König, »Siehst du denn nicht, dass es eine Trollhexe ist, die du mitgebracht hast? Denn sie kann ja weder sprechen, noch lachen, noch weinen.« Der König aber bekümmerte sich nicht darum, was seine Mutter sagte, sondern hielt Hochzeit mit der schönen Jungfrau und lebte mit ihr herrlich und vergnügt. Sie aber unterließ nicht, fortwährend an den Hemden zu nähen. Ehe das Jahr um war, kam Schneeweiß und Rosenrot mit einem Prinzen nieder. Darüber wurde die alte Königin noch neidischer und noch mehr erbittert, und als es Nacht wurde, schlich sie sich, während die junge Königin schlief, in ihr Zimmer, nahm ihr das Kind weg und warf es in die Schlangengrube. Danach schnitt sie sie in den Finger, bestrich ihr mit dem Blute den Mund und ging dann hinein zum König und sprach, »Komm jetzt und sieh, was es für eine ist, die du zur Gemahlin genommen hast. Jetzt hat sie ihr eigenes Kind gefressen.« Da ward der König so betrübt, dass er beinahe Tränen vergoß, und er sagte, »Ja, es muss wohl wahr sein, weil ich es vor meinen eigenen Augen sehe. Aber sie tut es gewiss nicht wieder. Dieses Mal will ich sie schonen.« Ehe das Jahr um war, gebar die Königin wieder einen Sohn, und mit diesem ging es ebenso wie mit dem ersten. Die Stiefmutter des Königs war diesmal noch neidischer und noch mehr erbittert. Sie schlich sich in der Nacht wieder in das Zimmer der jungen Königin, während diese schlief, nahm ihr das Kind weg und warf es in die Schlangengrube, schnitt darauf die Königin in den Finger, bestrich ihr mit dem Blute den Mund und sagte dann zum König, seine Gemahlin hätte wieder ihr eigenes Kind gefressen. Da ward der König so betrübt, dass du's gar nicht glauben kannst, und er sagte, »Ja, es muss wohl wahr sein, weil ich es vor meinen eigenen Augen sehe. Aber sie wird es gewiss nicht wieder tun. Dieses eine Mal will ich sie noch schonen.« Ehe das Jahr wieder um war, kam Schneeweiß und Rosenrot mit einer Tochter danieder, und die nahm die alte Königin ebenfalls und warf sie in die Schlangengrube, während die junge Königin schlief, schnitt sie in den Finger, bestrich ihr mit dem Blute den Mund und ging dann wieder zum König und sprach, »Komm jetzt und siehe, ob es nicht wahr ist, was ich sage, dass sie eine Trollhexe ist, denn jetzt hat sie auch ihr drittes Kind aufgefressen.« Da ward der König so betrübt, dass es gar nicht zu sagen ist, denn jetzt konnte er sie nicht länger schonen, sondern musste den Befehl geben, sie lebendig zu verbrennen. Als nun der Scheiterhaufen in Flammen stand und sie hinaufsteigen sollte, gab sie durch Mähnen und Gebärden zu verstehen, sie sollten 12 Bretter nehmen und sie um den Scheiterhaufen legen. Und darauf legte sie die Hemden und die Mützen und die Tücher ihrer Brüder. Aber an dem Hemd des jüngsten Bruders fehlte noch der linke Arm, den hatte sie nicht fertig bekommen können. Kaum war dies geschehen, so hörte man ein Sausen und ein Brausen in der Luft, und darauf kamen 12 wilde Enten über den Wald hergeflogen, und jede von ihnen nahm ein Hemd, eine Mütze und ein Halstuch in den Schnabel und flog damit fort. »Siehst du nun«, sagte die böse Stiefmutter zu dem König, »dass sie eine Trollhexe ist. Mach jetzt schnell und verbrenne sie, ehe die Flammen das Holz verzehren.« »Damit hat's noch keine Eile«, sagte der König, »denn Holz haben wir genug, und ich habe große Lust zu sehen, was das Ende hiervon sein wird.« In demselben Augenblick kamen die Prinzen geritten, so schön und so wohlgebildet, wie man sie nur sehen kann. Der jüngste Prinz aber hatte anstatt des linken Arms einen Entenflügel. »Was habt ihr hier vor?« fragten die Prinzen. »Meine Gemahlin soll verbrannt werden«, sagte der König, »weil sie eine Trollhexe ist und ihre eigenen Kinder gefressen hat.« »Sie hat ihre Kinder nicht gefressen«, sagten die Prinzen. »Sprich jetzt, Schwester, nun hast du uns errettet. Errette jetzt dich selbst.« Da sprach Schneeweiß und Rosenrot und erzählte, wie alles sich zugetragen hatte, und dass jedes Mal, wenn sie ins Kindbette gekommen, die alte Königin sich in ihr Zimmer geschlichen und ihr das Kind weggenommen und sie danach in den Finger geschnitten und ihr mit dem Blute den Mund bestrichen hätte. Und die Prinzen nahmen den König und führten ihn hinaus zu der Schlangengrube. Da lagen die drei Kinder und spielten mit den Schlangen und den Nattern. Und schönere Kinder als die waren, konnte man gar nicht sehen. Da nahm der König sie mit sich und brachte sie zu seiner Stiefmutter und fragte sie, was der wohl für eine Strafe verdient hätte, der im Sinne gehabt, eine unschuldige Königin und drei so allerliebste Kinder zu verraten. »Der verdiente, dass er von 12 wilden Pferden in Stücke zerrissen würde«, sagte die alte Königin. »Du hast selbst das Urteil gesprochen, und selber sollst du die Strafe erleiden«, sagte der König. Und darauf wurde die alte, böse Königin an 12 wilde Pferde gebunden und in Stücke zerrissen. Schneeweiß und Rosenrot aber reiste mit dem König, ihrem Gemahl, und ihren Kindern und den 12 Prinzen, ihren Brüdern, nach Hause zu ihren Eltern und erzählte ihnen, was ihr alles begegnet war. Und nun war lauter Freude und Jubel im ganzen Königreich, weil die Prinzessin errettet war und sie auch ihre 12 Brüder erlöst hatte. Ende von Abschnitt 3, gelesen von Jessi Dessa-Rosslau im August 2025.